Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Historienfilme sind ja in dem Sinne überhaupt nichts Besonderes, aber Felix Randau geht in seinem neuen Film Der Mann aus dem Eis dann doch etwas weiter, auch weiter zurück als üblich. Es geht um die Geschichte von Ötzi, dessen Leiche nach über 5000 Jahren ja entdeckt wurde. Und dieser Film rekonstruiert die letzten Tage dieses Frühmenschen inklusive seiner Sprache. Retame Elano, Retan Melka. Ich werde jetzt unsere Filmkritikerin Anke Lewicke nicht fragen, was das heißt. Das wäre gemein. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Das war nicht nur der Hall und der Ton, warum wir alle nichts verstanden haben, sondern diese Sprache verstehen wir einfach nicht. Geht das in dem ganzen Film so? Ja, und sie wird auch nicht untertitelt. Das hat man ganz konsequent so gemacht. Das soll ein Kunstgriff sein. Aber keine Sorge, man versteht die Handlung trotzdem, weil das ist so eine typische Rachegeschichte, die wir schon tausendfach gesehen haben. Also wir sehen einen Stamm friedlich da leben und dann kommt ein anderer Stamm, bombardiert den, macht alles kaputt. In dem Moment habe ich mich auch gefragt, würde man die wertvollen Felle nicht mitnehmen? Aber nein, sie werden auch angezündet und es wird ein heiliger Stein entwendet. Wer nicht dabei war, war eben Ötzi, weil er auf der Jagd war. Und Ötzi wird von Jürgen Vogel gespielt. Und als er dann diese Katastrophe sieht, sinnt er natürlich auf Rache und zieht los. Und er will eben seinen Stamm rächen, diesen Stein zurückbekommen. Also ein Mann sieht rot, eben oben in den Bergen in Südtirol wurde das gedreht. Und ich glaube, eigentlich wollte der Regisseur eine griechische Tragödie drehen, bevor es überhaupt die Antike gab, aber er lässt sich gar nicht so auf die existenziellen Kernfragen über den Menschen ein, sondern lieber zeigt er eben die Schauwerte. Da fliegt die Kamera einfach mal wieder über die Berggipfel hinweg oder dann ist man eben mit Jürgen Vogel eingesperrt in einem Gletscher. Also zu den großen Menschen. Heizfragen konnte man dann doch nicht durch. Was ich mir aber irgendwie, ich habe in dem Fall noch gar nichts gesehen, nicht mal einen Trailer oder so, aber ich kann mir Jürgen Vogel, der die Hauptrolle spielt, Jürgen Vogel so mit Axt und in ein Fell gehüllt irgendwie sehr gut vorstellen. Ja, das macht ihm auch großen Spaß. Also der hat schon eine große Spielfreude, besonders diese eine Szene, wenn er dann ganz hoch auf einen Baum klettern darf, um dann so ein Vogelnest zu plündern. Er ist ja überhaupt ein körperlicher Schauspieler. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, was er falsch macht, aber trotzdem sehe ich die ganze Zeit Jürgen Vogel da spielen und niemals diese Figur Ötzi. Und ich glaube, das hängt dann damit zusammen, dass trotzdem letztlich der Film keine Vorstellung hat, wie eben vor 5000 Jahren gelebt wurde. Das bleibt alles Schauwert. Ich habe mich auch ein bisschen manchmal wie in so einem Museumsdorf gefühlt. Dann haben heutige Menschen eben Felle an. Und ich hätte dann viel lieber mal gesehen, wie wird denn so ein Tier überhaupt erlegt? Das muss doch unheimlich viel Geduld gebraucht haben. Und dann, was hat man mit dem Tier alles gemacht? Aber solche Lebensumschreibungen fehlen einfach. Und ich glaube, deshalb bleibt dieser Film einfach eine banale Rachegeschichte. Ich habe vorhin gesagt, Historienfilme sind so selten nicht, werden schon auch in Deutschland mal produziert. Krimis und Thriller als Kinofilm ist in Deutschland immer noch eher eine Sache des Fernsehens eigentlich. Aber Sie wollen es jetzt als zweites einen deutschen Kinofilm vorspielen, der, glaube ich, in dieses Genre oder in diese beiden Genres schon hineinpasst. Oliver Kienle hat einen Film gedreht, der heißt Die vierhändige Frau. Wenn es nur ein Thriller und ein Krimi ist, frage ich Sie als erstes, was von dem, was da passiert, können Sie verraten? Ach, das geht schon ganz gut. Also zunächst geht das ein Epilog, da verkriecht sich die Kamera mit zwei Mädchen unter einem Bett und die ältere von den beiden hält der jüngeren die Augen und Ohren zu, weil die Kleine nicht mitbekommen sollen, wie die Eltern brutal ermordet werden. Dann gibt es einen Schnitt und diese beiden sind mittlerweile junge Frauen. Die Sophie, die jüngere, ist Pianistin und für Jessica ist immer noch die Lebensaufgabe, eben ihre Schwester zu beschützen. Und dann kommen eben die Mörder auch noch aus dem Gefängnis raus und dann gibt es da auch wieder so eine Rachegeschichte. Dann stirbt Jessica aber bei einem Unfall und Sophie stellt aber auf einmal fest, dass sie so Blackouts hat, wo sie überhaupt nicht weiß, was mit ihr passiert oder plötzlich verprügelt sie einfach ihren Freund. Ich will nicht mehr, dass ihr euch seht. Wer? Du rufst sie nicht mehr an. Du meldest dich nicht mehr bei ihr. Ganz ruhig. Sie empfindet nichts für dich, sie scheißt auf dich, kapiert? Warte mal. Ja, es scheint fast so, als würde das Trauma, die Wut von Jessica einfach in Sophie weiterleben. Also, dass wir da einen Psychothriller haben mit einer Frau, die eine Persönlichkeitsstörung hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz kluge Konstruktion. Wir sehen eine junge Frau, die in Sachen eigener Wahnsinn zur Detektivin wird. Ich glaube, das ist jetzt mal, haben wir ja nicht immer mehr miteinander reden, aber ohne dass man es noch ausformulieren muss, ziemlich klar, welchen Film Sie den Leuten empfehlen würden, die nur einen gucken können in den nächsten Wochen. Anke Lewicke, vielen Dank. Aber es sind ja nicht nur diese beiden Filme, über die wir gesprochen haben, Die vierhändige Frau gerade und davor Der Mann aus dem Eis, die heute ins Kino kommen. Es gibt natürlich noch ein paar andere und Sie finden Informationen dazu wie immer auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de und natürlich kann ich Ihnen an dieser Stelle auch noch unsere Filmsendung am Samstagnachmittag Vollbild empfehlen.